Das Interesse war groß, der Gerichtssaal zu klein. So wurde die Verhandlung erst einmal in einen größeren Saal verlegt. Die Sache Max Schrems gegen Facebook sprengt den bisherigen Rahmen des Wiener Landgerichtes für Zivilrechtssachen. Der österreichische Jurastudent Max Schrems klagt gegen den amerikanischen Internetriesen Facebook. Der 27-jährige Jungjurist wirft dem Netzwerk vor, den europäischen Datenschutz zu unterlaufen, Facebook-Nutzer auszuspähen und Daten weiterzugeben. Bereits im vergangenen Sommer haben sich 25.000 Facebook-Nutzer aus vielen Ländern seinem Begehren angeschlossen. Herausgekommen ist eine Sammelklage gegen Facebook. Die Anwälte von Facebook, die sich außerhalb des Gerichtssaales nicht äußern wollen, werfen dem Wiener Studenten vor, die Klage nur aus finanziellem Interesse und zum Zweck der Aufmerksamkeitserregung eingebracht zu haben. Über eine Stunde nahmen sie Max Schrems ins Kreuzverhör. Der sagte anschließend: Man probiert halt da irgendwie so lang Dreck zu schmeißen, in der Hoffnung, dass irgendwas bicken bleibt. Aber mir ist nicht vorkommen, dass da heute viel bicken blieben ist. Sein Anwalt Wolfram Proksch brachte es mit den Worten auf den Punkt: Max Schrems lebe für diese Sache, aber nicht davon. Dabei standen inhaltliche Fragen noch gar nicht auf der Tagesordnung. Im Kern muss sich die Richterin mit mehreren Rechtsfragen auseinandersetzen, die alle auf ein und dieselbe Frage hinauslaufen. Ist das Gericht hier befugt, über die Klage zu entscheiden? Diese Entscheidung erwarten wir schriftlich in den nächsten Monaten. Ich schätze, dass die Inhalte spätestens nächstes Jahr am Programm stehen werden. Ja. Die Klage hat, wenn sie verhandelt wird, auch wenn sie inhaltlich vor allem dann verhandelt wird, erhebliche Auswirkungen. Es gibt 1 Milliarde Facebook-Nutzer, die das dann betrifft. Ziel der Sammelklage ist es, von Facebook eine Unterlassung von mutmaßlichen datenschutzwidrigen Praktiken zu erreichen. Außerdem werden pro Person 500 € Schadenersatz vom US-Konzern verlangt für die bisherigen Rechtsschutzverletzungen. Ein deutscher Prozesskostenfinanzierer aus Köln ermöglicht die juristische Auseinandersetzung zwischen diesen ungleichen Gegnern. Arndt Eversberg verfolgt im Namen seiner Prozessfinanz AG die Wiener Verhandlungen. Wir haben natürlich einkalkuliert, dass das Verfahren nicht mit einer Sitzung zu Ende ist. Das ist auf jeden Fall eine relevante Summe, mit der wir Maximilian Schrems unterstützen. Ich denke, wir kämpfen hier für eine gute Sache. Das ist der Datenschutz in Europa und der sollte allen wichtig sein. Es ist bereits das zweite Datenschutzverfahren, das der Student gegen Facebook führt. 2011 hatte er Beschwerde bei der irischen Datenschutzbehörde eingelegt. Von dort leitet das Unternehmen Facebook sein internationales Geschäft außerhalb von Nordamerika. Die irische Behörde gab den Fall an den Europäischen Gerichtshof zur Entscheidung weiter.